Kundgabe 1438. Empfangen durch Bertha Dudde am 27.05.1940. Geheimnis der Menschwerdung. Wort Gottes. Göttlicher Erlöser. Um das Geheimnis der göttlichen Menschwerdung zu verstehen, müssen alle Weisheitsquellen geöffnet sein. Es muss tiefste Gläubigkeit den Menschen fähig machen zur Aufnahme des göttlichen Wortes, auf dass ihm die reinste Wahrheit geboten werden kann und gleichzeitig mit ihr auch das Verständnis dessen, was ohne die innere Erleuchtung unverständlich bleibt für die Menschheit. Es gehört ein in Liebe zu Gott erglühendes Herz dazu, um einzudringen in das Reich des Mysteriösen. Und es entschleiert sich nun erst vor den Augen des Menschen alles Verhüllte, weil eine gewisse geistige Reife nötig ist, um eingeführt zu werden in dieses Reich. Wer nun niemals sein Herz erschließt und sich zur Entgegennahme geistiger Wahrheit bereit erklärt, indem er sich vorbereitet zum Empfang dieser, wird auch nimmermehr Aufschluss erlangen über die Frage der Menschwerdung Christi. Denn es hat der Herr nur denen die Weisheit vorbehalten, die voll ernstlich die Arbeit an ihrer Seele in Angriff nehmen. Denn denen ist es ernst um die Höherentwicklung der Seele. Sie streben bewusst einen höheren Reifegrad an und nehmen dankend die Belehrungen an aus der Höhe. So also Gott selbst sich zu erkennen gibt in Niederschriften, die nichts anderes enthalten, als was der Herr selbst auf Erden gelehrt hat, ist nun jener Quell geöffnet, der dem dürstenden Wanderer Labung, Kraft und Stärkung bietet. Was diesem Quell entströmet, ist reinste, lauterste Wahrheit. Es ist das lebendige Wasser, das aus den Lenden dessen herabfließet, der am Quell der Wahrheit zu trinken begehrt. Der also Gelabte wird plötzlich die unendliche Liebe Gottes erkennen, der zu den Menschen selbst herabsteigt, um ihnen vollste Klarheit zu bringen. Denn der Unwissenheitszustand ist belastend für die Seele. So aber die Seele hell und klar erkennt, ist sie frei und froh. Es steigt nun der Herr im Wort zur Erde nieder. Sein Wort ist das Bindeglied von ihm zur Menschheit. Sein Wort kann in Empfang nehmen, wer durch tiefe Liebe die Entfernung von Gott verringert oder überbrückt hat. Einstens aber stieg der Herr selbst zur Erde und war mitten unter den Menschen. Er selbst war die Brücke. Er selbst bot sich an, die Verbindung zwischen der Menschheit und Gott wiederherzustellen. Er selbst ging den Weg, den nun die Menschen gehen sollen, um zu Gott zu gelangen. Er nahm Fleisch und Blut an. Er suchte als Mensch durch tiefste Liebe die Brücke zu schlagen zur ewigen Gottheit. Er überwand alles Menschliche und strebte alles Göttliche an. Er lebte in Reinheit des Herzens, und in dieses reine Herz konnte Gott selbst einziehen, in aller Fülle. Er gab seinen Körper hin. Er überließ diesen Körper den Händen der gegnerischen Gewalt, um ihn als Sühneopfer Gott dem Herrn darzubringen. Es war der Mensch Jesus bestrebt, Gott zu dienen, obwohl in ihm sich das höchste Wesen barg und er also herrschen konnte, unbeschränkt. Er wollte durch Dienen die Welt erlösen und den Menschen zeigen, dass nur durch Dienen sich der Mensch erlösen kann von der Sünde. Denn Dienen erweckt Liebe, und Liebe wieder ist das Bindemittel, das den Menschen Gottes Nähe einträgt. Wer Gott innig, das heißt von Herzen liebt, dessen Geist wird auch belehrt von Gott über die Bedeutung der Menschwerdung Christi. Doch auch nur jenen kann Aufschluss gegeben werden über das Geheimnis der Menschwerdung Christi. Amen.